Juhu! Jesus regiert! Jesus regiert! Jesus regiert! Jesus regiert! Weißt du, das müssen wir uns reinziehen. Jesus regiert. Könnt ruhig ein bisschen weiterspielen. Halleluja, danke Jesus, dass du regierst. Und dass Jesus regiert, ist unsere Freude. Weißt du, die ganze Zeit während dieses Lobpreis hat er mir gesagt, ungetrübte Freude, ungetrübte Freude. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, wo wir echt trainieren sollten, diese ungetrübte Freude zu kultivieren, zu halten einfach. Weißt du, wir sind hier und freuen uns und vergessen alles andere und das Trübe geht so weg. Aber das ist ganz wichtig, dass wir ungetrübte Freude haben, Tag und Nacht, weißt du, vor allem Tag, wenn du losgehst morgens, wenn diese Sachen auf dich zukommen, die deine Freude trüben wollen, dann musst du stehen in der Freude. Weißt du, ungetrübte Freude, diese Freude darf uns keiner rauben. Diese Freude lassen wir uns nicht trüben. Weißt du, im Wort steht geschrieben, die Erlösten werden sein wie die Träumenden. Weißt du, und wir sind erlöst. Wir haben es gerade gesungen. Wir sind erlöst. Er hat uns erlöst. Wir sind erlöst von der traurigen Welt. Wir sind erlöst. Wir sind im Reich der Freude. Weißt du, und wenn wir hier in dieser Welt, wo einfach auch noch Dunkelheit herrscht, wenn wir da gehen, dann gehen wir wie Träumende. Wir träumen einfach von der anderen Welt, wo wir herkommen, wo wir hingehören, wo wir hingehen. Weißt du, wir sind hier, gehen durch und träumen von der Erlösung. Ja, genau. Und jetzt sitzt du da und denkst, wenn die wüsste, ungetrübte Freude, was mir heute alles über die Leber gelaufen ist, was ich heute erlebt habe und was morgen auf mich zukommt. Hey, lass es los, lass es los, lass es los. Ich schneide dich ab von jeder Macht, die dir die Freude stehlen will, die dich betrüben will, und sag, freu dich im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freue dich, freue dich, freue dich, freue dich, freue dich. Auch du am Livestream, freu dich, egal was ist. Weißt du, wir müssen es trainieren. Wir müssen es wirklich trainieren, weil der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er will uns täglich die Freude stehlen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber weißt du, der Löwe, der brüllt, damit etwas geschieht, der lebt in uns, der lebt in dir und in mir. Der Löwe, der brüllt und er brüllt mächtig. Weißt du, er brüllt mächtig. Er weiß, was die Stunde geschlagen hat. Er weiß, dass er am Brüllen ist und dass er der Sieger ist und dass er das letzte Wort hat. Das letzte Wort. Halleluja. Freu dich im Herrn alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. Weißt du, zur Zeit und zur Unzeit. Es ist so gut, weißt du, am Sonntag, die Predigt, die der Andreas gehalten hat, es war so stark, so ein Bild mit dem klaren Wasser, wie wir sind, was Jesus aus uns gemacht hat, weißt du, klar sind wir stehen klar und wir dürfen uns nicht eintrüben lassen. Wir stehen klar. Und Jesus Christus hat es so gemacht, weißt du, er hat uns mit Gott versöhnt, er hat uns eins gemacht, klar gemacht, eins gemacht mit sich und so wie er sind wir, weißt du, er in Gott und wir in ihm und wir sind eins, eins mit Gott. Er hat uns versöhnt mit Gott, weißt du, mit dem Allmächtigen. Was ist das für eine Freude? Was ist das für eine Freude? Wir sind eins mit Gott. Wir sind nicht getrennt. Wir sind eins. Weißt du, und Jesus Christus hat's für uns vollbracht. Vollbracht. Er hat's vollbracht. Er hat's geschafft, uns eins zu machen mit Gott. Und unser Ja hat uns eintreten lassen. Eintreten lassen in diesen Bund. In diesen Bund der Ehe. Weißt du, und da steht geschrieben, ein Mann, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, er deutet es auf Christus und die Gemeinde und voraussteht, wie Christus die Gemeinde liebt. Weißt du, wie er sich hingegeben hat, wie er alles vollbracht hat und wie er sie nährt und pflegt. Und so ist das Bild. Weißt du, wir sind, klar gemacht, wir sind eins gemacht, weißt du. Unser Ja hat uns verbunden in diesen Bund der Ehe. Und was Gott so zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Weißt du, wir können es gar nicht scheiden. Was wir haben in uns, das ist da und es bleibt. Das bleibt. Weißt du, manchmal zugedeckt, so wie es der Andreas auch gesagt hat. Aber keiner kann es uns rauben. Und wenn irgendwas deine Freude rauben will, dich betrüben will, dann erinnerst du dich, wer du bist, was du hast, wo du hingehörst. Du erinnerst dich, dass du Vater und Mutter verlassen hast. Du bist neu geboren aus Gott. Du hast nichts mehr mit dem Weltlichen, mit dem Menschlichen, mit dem zu tun. Du bist neu, du bist neu, du bist eine neue Schöpfung, eine Schöpfung aus Liebe, eine Schöpfung aus Freude, eine Schöpfung zur Liebe, eine Schöpfung zur Freude, eine Schöpfung zum Leben, weißt du, zum Leben, was für eine Freude. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr einkriegen. Lass dir es auf der Zunge zergehen. Lass dir es auf der Zunge zergehen. Sinn darüber nach, weißt du, Tag und Nacht sinn darüber nach. Und dann kommt hervor neues Leben, neue Kraft. Weißt du, so wie wir gesungen haben, die ganze Schöpfung wartet auf uns. Die brauchen neue Kraft, neues Leben, neue Freude. Weißt du, Freude, die in die ewige Freude quillt. Weißt du, keine kurzfristige. Die wollen genauso träumen wie wir. Und dazu lass uns einfach füllen, weißt du, füllen lassen, einfach füllen mit dem Geist der Liebe, füllen, füll dich auf mit dem Geist der Liebe, weißt du, es ist da, es ist in der Atmosphäre, es ist da, ja, weil du da bist, weil die ganze Fülle Gottes in dir da ist, ist da, weißt du, egal wo du bist tagsüber, egal was los ist, es ist da, lass dich füllen, tritt ein in diese Verbindung, es ist lebensnotwendig, trainiere, ständig gefüllt zu sein, weißt du, Wasser, lebendiges Wasser auf alles, was nicht lebendig sein will, auf alles, was in dir Trauer, die Freude rauben will, was kommt? Lebendiges Wasser und es sprudelt hervor. Lebendiges Wasser und es sprudelt hervor. Lebenswasser, weißt du, er hat Lebenswasser und in uns ist eine Quelle und sie strömt aus uns. Dann trink doch aus deiner Quelle. Trink doch aus deiner Quelle. Lass dich doch füllen, so damit du überläufst. Überläufst, weißt du, überläufst, so wie ich gerade. Lass dich füllen von dieser Freude. Lass dich füllen. Überfließende Freude, überfließende Kraft, überfließendes Leben, überfließende Freude. Freude, Freude, Freude, die von innen kommt. Weißt du, sie kommt nicht von außen. Von außen brauchst du nichts mehr erwarten. Es gibt nichts zu erwarten von außen. Es ist von innen. Unser Leben ist von innen. Von innen ist unser Leben. Hörst du? Von innen. Was suchst du außen? Schau weg. Träume, Träume, schau nach innen und träume vom Leben, weißt du, vom Leben. Oh, danke Jesus, danke Jesus. Weißt du, Gott ist gut und er will einfach uns gut tun. Er will uns einfach gut tun. Oh, danke Jesus. Wenn er dir was Gutes gezeigt hat im Lobpreis, dann lass es uns wissen. Lass es uns einfach wissen. Komm her und erzähl es uns allen. Er hat ja jedem was gegeben. Halleluja. Trau dich. Also Gott sagte so zu mir, geh voll rein. Und das war dann wie so eine Wasserfläche hier. Und da kann man ja so richtig mit Anlauf, dann Beine anwinkeln und voll reinspringen. Aber ich habe dann quasi dieses Bild gesehen, wie eine Person so in der Luft war und die Beine angewinkelt hatte. Aber es war wie festgefroren. Und dann habe ich halt Gott gefragt, was es bedeutet. Und ich habe so empfunden, das bedeutet so, es ist wie, wenn man eine Handbremse zieht. Ja, eigentlich geht's vorwärts und man zieht eine Handbremse. Und wie zieht man eine Handbremse? Mit seinem Verstand. Ja, und er sagt wirklich, vertrau nicht auf deinen Verstand. Auch wenn du etwas nicht nachvollziehen kannst, es nicht für logisch hältst, es im Verstand her für unmöglich hältst. Aber wenn Gottes Wort es sagt, dann vertrau auf Gottes Wort. Und er möchte auch, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens uns ihm anvertrauen, ja. Und er möchte keine Wochenendbeziehung oder dass wir zweigleisig fahren, ja, sondern wirklich, ja, einfach vertrau dich ihm voll an in jedem Bereich und dann springst du, fällst du automatisch auch voll rein, dann geht's voll rein, noch tiefer und genau. Also das passt jetzt eigentlich haargenau dazu, weil ich hatte so ein Bild mit der Rutschbahn, wir sind einer nach dem anderen Rutschbahn runtergerutscht, ja. Aber die war ganz schön groß, ja. Es gibt ja zur Zeit oder immer größere und so, geht immer ziemlich schnell runter, ja. Aber manche Kinder, die stoppen dann ein bisschen, die bremsen, ja, dass es nicht so schnell geht. Warum? Weil sie Angst haben, ja. Aber die Kinder, die keine Angst haben, da geht es runter in einer Beschleunigung, in einem Tempo. Super, ja. Aber so ist es jetzt mit uns. Ich habe das so gesehen. Diejenigen, die dann auf die Umstände geschaut haben, also die dann nach unten schauen, oh, oh, oh, das geht aber weit runter und so schnell, wer weiß, ob da vielleicht noch was passiert oder so, ja. Und genau so ist es mit uns. Wenn wir auf die Umstände schauen, dann blockieren wir uns selber. Oder wenn wir auf uns selber schauen, ja, auf unsere Begrenzungen, dann stoppen wir, ja, und dann bremsen wir. Das ist schade, weil es macht ja eigentlich voll Spaß, ganz schnell darunter zu rutschen, ja. Und wir dürfen jetzt einfach mit dem Strom der Erweckungssalbung, mit diesem Strom der Kraft und der Freude einfach wirklich fließen, runterrutschen sozusagen. Und ja, und es ist einfach voll wichtig, dass wir immer dabei wegschauen wieder von den Umständen, die manchmal uns voll einschüchtern wollen, ja, und uns ein bisschen Angst einflößen wollen, uns begrenzen wollen. Aber das lassen wir nicht mehr zu. Ganz entschieden Ja, müssen wir uns immer wieder entscheiden. Ich lasse es nicht mehr zu, dass der Feind mich immer wieder einschüchtert oder mich eingrenzen möchte, sondern ich gehe mit dieser Salbung, mit diesem wunderbaren Strom, einfach, wie Sarah sagte, in diesem Vertrauen. Ja, dieses Vertrauen auf den Vater, auf den Heiligen Geist. Er hält uns fest. Er ist unsere Sicherheit und er bringt uns wirklich vorwärts, ja. Dass wir das gute Land einnehmen. Wir haben noch vieles einzunehmen. Und wir machen es immer im Vertrauen. Und durch dieses Vertrauen kommst du auch in eine übernatürliche Ruhe hinein. Ja, diese Unruhe manchmal in uns, die ist einfach, weil wir zu wenig vertrauen oder auf uns selber. Aber in dem Moment, wo du wirklich auf den Vater vertraust, auf Jesus, auf den Heiligen Geist, er ist dein Partner, dein Helfer, dein Berater und weißt du, dann wirst du so ruhig. Und diese Ruhe ist wie Erholung im Urlaub. Amen. Ich hatte so die Engel vor uns gesehen, also jeder hatte mindestens einen Engel vor sich und ich sah, wie sie die Weinfässer reingerollt haben, also nicht nur ein für jeden, sondern sie hatten gleich drei und die waren unterschiedlich groß und ich sah, wie manche so ganz zögerlich waren, aber ich glaube, dass einfach heute, ja, ich sag's einfach mal, Weinfest ist im Heiligen Geist, also dass wir die Fässer knacken dürfen und dass es heraussprudelt und wir einfach nehmen dürfen. Und er hat das Beste, den besten Wein für uns, den Heiligen Geist für uns. Wir sollen nicht voll Weines werden, sondern werdet voll Geistes. Und das Beste kommt noch, der beste Jahrgang, den haben wir vor uns und in uns. Und dann sah ich noch so die Augen von Jesus. Und ich glaube, dass heute Abend einfach ein gewaltiger Durchbruch passieren wird, dass jeder, so wie wenn Jesus vor euch steht oder vor uns steht, jeder eine Begegnung mit ihm hat. Ich sah die Augen. Wir dürfen in die Augen schauen, weil der Zugang zu ihm ist frei und ist klar. Und wir dürfen ihn anschauen und er verwandelt uns. Und das, ihr müsst mal, ja, das einfach machen. Nur ein einziger Blick seiner Augen verwandelt uns, macht alles andere weg, weil wir sehen dann nicht mehr auf den Boden, wir sehen nicht mehr auf die Umstände oder das, was in der Welt ist. Nur ein einziger Blick seiner Augen verändert uns und hüllt uns ein in seine Gegenwart. Mach das einfach gerade. Tauch ein in die Gegenwart Gottes. Tauch ein. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. also. Da ist Fülle an Freude vor seinem Angesicht. Fülle an Freude vor seinem Angesicht. Herr, und ich danke dir für diesen Wein, den du jetzt ausgießt. Diesen neuen Wein. Diesen neuen Wein der Freude, der alles wegwäscht, der alle Bitterkeit wegwischt, alle Verletzungen wegwischt, alle Anklage wegwischt. Danke, Herr, für diese neuen Fässer, die jetzt geöffnet werden. Danke auch, Herr, für diese kindliche Freude, wo wir auch in der Schweiz gesehen haben, dass du sie jetzt auch hier bei uns ausgießen willst. Wir waren ja da in der Schweiz, in dem Ort, wo Heidi geschrieben worden ist. Und das ist ja auch so ein Buch mit kindlicher Freude einfach. Und diese Freude, die war da so stark auch zu spüren in dem Raum, wo die Leute da waren. Diese kindliche Freude. Und das ist genau das, was Gott auch bei uns möchte, diese kindliche Freude auszugießen, die schon so stark ist bei uns, aber dass sie noch stärker wird. Dass sie noch stärker wird. Und dass wir auch in dieser Freude einfach kämpfen können, weil es gibt nichts Stärkeres, wie wenn ich dem Teufel ins Angesicht lache. Dem Teufel ins Angesicht lache, weil der auf dem Thron sitzt, der lacht. Und das ist genau das, was wir jetzt machen müssen in dieser Zeit. Einfach dem Teufel ins Gesicht lachen. Ha, ha, ha, ha. Und wenn wir das machen, dann kommen wir in diesen wunderbaren Shalom-Frieden, den Gott für uns hat. Diesen wunderbaren Shalom-Frieden. Und es ist auch das, was sie ständig einander gewünscht haben. Frieden. Frieden wünsche ich euch. Shalom in euer Leben. Shalom in eure Gefühle. Shalom in eure Gedanken. Shalom. Das ist das auch, was wir eben gesungen haben. Der Friedefürst. Friedefürst will sich immer mehr ausbreiten. Sein Friede will sich immer mehr ausbreiten in unseren Herzen. Der Friede, der jeden Verstand übersteigt, der jeden Gedanken übersteigt. In dem kann ich alles abgeben. Und ich habe mich gefragt, warum es die ganze Zeit jetzt so regnet. Warum es die ganze Zeit nur noch am Regnen ist und nicht mehr aufhört. Was ist das für ein komischer Regen gerade? Ist das vielleicht dieses schon ein sichtbares Zeichen von dem Spätregen, von dem Gott gesprochen hat? Dass er jetzt auf alle ausgegossen wird. Ich glaube ja, das ist dieser Spätregen, der jetzt schon als Zeichen in der Natur ist. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, die Schöpfung stöhnt und ächzt und die sehnt sich danach, nach diesem Wasser des Lebens. Diesem Wasser des Lebens, was auch in uns schon selber fließt, diese Quellen, die in uns sind. Aber Gott möchte einfach jetzt diesen Regen auf seine Erweckung ausgießen. Und ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du diesen Regen auch auf uns ausgießt, jetzt schon, dass du deine Herrlichkeit immer stärker werden lässt, dass die Herrlichkeit des zweiten Hauses größer sein wird wie des ersten Hauses. Und es ist auch eine Zeit, wo es jetzt auch um Heiligkeit geht. Eine Zeit um Heiligkeit, dass wir ausgesondert, abgesondert werden für Gott. Das ist jetzt eine Zeit, wo wir uns einfach Zeit nehmen müssen mit Gott. Uns absondern. Das ist das, was der Pastor auch gesagt hat am Sonntag. Er hat es nicht umsonst gesagt, dass wir jetzt fasten sollen, weil es einfach jetzt eine Zeit der Absonderung ist. Und ja, Herr, wir geben uns dir da einfach als lebendige Opfer und weihen uns jetzt einfach auch in dieser Zeit für dich bis zu Pfingsten. Und gehen einfach tiefer hinein mit dir. Wir gehen tiefer hinein mit dir und wir haben Hunger. Und dieser Hunger wird nicht mehr aufhören. Und ich bete jetzt einfach dafür, dass dieser Hunger in uns immer stärker wird in dieser Zeit jetzt, ab Christi Himmelfahrt bis nach Pfingsten, dass er jetzt so stark wird. Und dass es wirklich an dieser Pfingstkonferenz dieser Hunger so explodiert, weil der wird belohnt werden. Dieser Hunger wird belohnt werden. Und wenn wir uns da so noch mehr nach ausstrecken, wird wirklich so ein Pfingsten kommen, so wie der Pastor das gesehen hat, dass einfach sich ein Pfingsten jetzt ausgießt. Mit Freude, mit Shalom und mit Heiligkeit. Mit diesen Dingen wollen wir in die neue Zeit gehen. Amen. Also kannst du noch mehr von der Freude ziehen, ja, weil die Freude ist in uns, ja, die Quelle der Freude ist in uns, weißt du, zieh ruhig noch mal ein bisschen von der Freude, ja, weißt du, zieh es ruhig. Weißt du, die Freude ist eine gewaltige Power. Die Freude ist wirklich eine Kraft. Die Freude ist eine Kraft, um wirklich Atmosphäre zu verändern, Atmosphäre zu verwandeln, ja? Weißt du, wenn du irgendwo hinkommst und die Freude irgendwo hinbringst, ja? Weißt du, egal was da vorher war, ob da Streit war, ob da Hass war, egal was da war, weißt du, die Freude verwandelt. Die Freude hat wirklich die Fähigkeit, wirklich Atmosphären zu switchen, ja? Ja, weißt du, und das ist ja keine Freude, die wir irgendwie produzieren, sondern das ist eine Freude, die Gott uns gegeben hat. Ja, die Gott uns gegeben hat, ja. Weißt du, ich liebe das total, zum Beispiel bei der Manuela. Manuela hat so eine tolle kindliche Freude, weißt du? Die freut sich einfach und die nimmt sich das, ja? Weißt du, wenn es irgendwo was abzuholen gibt von Gott, dann ergreifen wir uns das, ja? Weißt du, dann sagst du, her mit, ja? Und Und ich sag's dir, weißt du, wir haben ja jetzt gehört auch vom Pastor und so weiter, dass er gesagt hat, weißt du, Pfingsten wird stark. Ja, und ich glaube, Pfingsten wird gewaltig stark. Aber Gott ist jetzt schon da. Aber Gott ist jetzt schon da. Du, weißt du, du musst nicht auf irgendwas warten. Du musst nicht auf irgendwas warten, dass irgendwas da ist. Ich hatte vorher echt irgendwie, fand ich jetzt für mich ein richtig gutes Bild bekommen. Einfach, das will ich euch so weitergeben. Und zwar, weißt du, es ist, wenn du dir vorstellst, du hast ein Auto, ja. Und ich meine, was ist essentiell, dass dieses Auto vorwärts kommt? Du brauchst Benzin, ja. Oder vielleicht bist du auch ein bisschen moderner, dann brauchst du Strom, ja. Wenn du ein E-Auto hast, dann brauchst du Strom. Jedenfalls, du brauchst Energie, ja. Du brauchst Energie, sonst fährt das Auto nicht, ja. Sonst geht nichts vorwärts. Sonst kommst du nicht von A nach B, ja. Und genauso ist in unserem Leben, wir sind abhängig von Gott, wir sind abhängig von dieser Energie. Wir sind abhängig von dem Leben, das uns lebt, ja? Und manchmal merke ich bei mir selber oder kann man auch bei anderen, meistens fällt es einem ja bei anderen Leuten vielleicht noch eher auf als bei einem selber, ja? Aber du stellst manchmal fest, weißt du, du machst dir Gedanken um dein Auto und du denkst dir, meine Güte, weißt du, die Scheiben total dreckig, müsste ich auch mal wieder sauber machen, oder der Scheibenwischer, der macht die ganze Zeit Schlieren, weißt du, brauche ich neuen Scheibenwischer, oder der eine sagt, boah, meine Felgen gefallen mir nicht, ich brauche irgendwie andere Felgen, ja, oder mein Auto ist zu groß und zu klein und was auch immer, weißt du, beschäftigst dich mit irgendwelchen natürlichen Dingen, ja, was du jetzt brauchst. Aber weißt du, du kannst dich bei deinem Auto um noch so viele Dinge beschäftigen. Wenn dein Auto nicht vollgetankt ist, dann kommst du nicht von A nach B, ja. Und weißt du, wenn du es einfach für dieses geistige Leben einfach betrachtest, da siehst du vielleicht manchmal Leute rumfahren in irgendwelchen Autos, die vielleicht so halb abgegammelt sind, weißt du, aber sie freuen sich, sie sind voll, weißt du, sie geht voll mit dem Herrn, weißt du, und sie kommen immer dort an, wo Gott sie haben will, ja, weißt du, die machen sich nicht so viel Gedanken über irgendwas, weißt du, dein Leben vom Natürlichen muss nicht perfekt sein. Ja, und versteh mich nicht falsch, wenn wir ein Auto haben, dann ist schon gut, wenn wir uns drum kümmern. Es ist gut, wenn deine Reifen immer gutes Profil haben, ja. Es ist auch gut, wenn das Auto sauber ist, weißt du, wenn Gott hat dir einen Körper gegeben, also kümmere dich zum Beispiel um deinen Körper, ja. Das repräsentiert ja auch Gott, ja. Wenn andere Leute dich anschauen und du schaust total abgegammelt aus. Ja, das ist nicht unbedingt so attraktiv, ja, für dein Umfeld, ja, oder wenn du zu wenig Deo benutzt hast oder wie auch immer, ja. Aber, weißt du, sei es drum, all diese Dinge, wichtig ist, dass du vollgetankt hast. Wichtig ist, dass du gefüllt bist, ja, gefüllt bist, ja. Also deswegen mach dir das immer bewusst, dass du dich füllst, ja, ständig, weißt du, tagsüber. Es ist nicht, weißt du, gib dich auch nicht damit zufrieden unbedingt, dass du dich nur morgens fühlst, weißt du, sondern füll dich immer wieder zwischendurch, ja. Weißt du, irgendwo, du findest eine Tankstelle, ich sag's dir, weißt du, bei Gott, wenn du mal zwischendurch auf die Toilette gehst oder sonst irgendwo ein ruhiges Plätzchen dir suchst, wo du sagst, Herr, jetzt brauche ich wieder eine Dosis, ja, und mach, was dir hilft, weißt du, trink ein Fässchen, ja, oder nimm den Joint zur Hand, ja, weißt du, wir haben's ja, unser Pastor hat uns da ja wunderbar gelehrt, ja, was da für Möglichkeiten gibt, sich zu füllen, das ist, weißt du, da gehen dir die Möglichkeiten gehen dir nicht aus, ja, die Möglichkeiten gehen dir nicht aus. Ständig kannst du dich füllen, ja, mit diesem Treibstoff, ja, weißt du, wirklich dieser Treibstoff, ja. Und dann, ich will auch nicht außer Acht lassen, weißt du, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Geist füllen, aber er hat uns auch das Wort gegeben, Das Wort hat er uns gegeben. Und einfach um das, um bei dem Bild mit dem Auto zu bleiben, weißt du, das Wort ist, was dir Richtung gibt. Das Wort ist, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, weißt du, das sind die Verkehrsschilder. Das Wort ist, wenn du, wenn du einfach deine, deine Straße hast, die Leitpfosten, weißt du, die dich, die dir die Richtung vorgeben, weißt du, weil tatsächlich ist es ja auch so, du, dein Auto, wenn du es vollgetankt hast, weißt du, und du kennst die Richtung nicht, ja, du hast keine Richtung, wo du hinfährst, weißt du, da kannst du mit deinem Auto permanent im Kreis fahren, weißt du, ja, wenn du kannst den ganzen Tank leer fahren, ja, und bewegst dich nur im Kreis und kommst da auch nicht vorwärts, ja. Deswegen, es braucht wirklich beides, es braucht beides, ja. Du musst dich füllen, ja, und du lässt dich, weißt du, orientierst dich an dem Wort Gottes, ja. Du gehst ins Wort Gottes, ja, in die Bibel, im geschriebenen Wort Gottes, ja. Du gibst dir Predigten, ja, mit dem gesprochenen Wort Gottes fühlst du dich, ja. Setzt du dich auseinander, weißt du? Und so wirst du geführt. So wirst du geführt, ja. Und dein Auto ist vollgetankt, ja. Du kennst den Weg, du kannst die Schilder lesen, ja. Die Verkehrsschilder, du weißt, wo es lang geht, hast einen klaren Durchblick, ja. Weißt du, und so leben wir. So gehen wir, ja. Weißt du, das ist unser Leben. Das ist unser Leben. In Leichtigkeit, in Lockerheit, ja. Weißt du, wenn es mal wieder ein bisschen schwer wird, dann nimm nochmal einen Schluck, ja. Füll dich nochmal, ja. Weißt du, Gott hat uns wirklich ein Leben gegeben, wirklich im Überfluss, in Lockerheit, in Leichtigkeit, weißt du. All das, wenn dich irgendwas Schweres anfliegt, weißt du, dann schick's gleich wieder weg. Wenn ich irgendwas Schweres anfliege, sagst du nein. Nein, nein, nein, nicht bei mir, nicht bei mir. Du kannst bei mir nicht landen. Bei mir ist Freude zu Hause, ja, bei mir ist Freude zu Hause. Bei mir ist Frieden zu Hause, ja. Wenn ich irgendwas umtreibe, sagst du nein, ich bleibe im Frieden, ja. Weißt du, das sind die Dinge, mit denen du dich füllen kannst. Weißt du, sie stehen uns zur Verfügung, weil wir haben dieses Leben. Weißt du, wir sind nicht getrieben von all dem, was um uns herum ist, ja. Was dir heute der sagt und morgen jener sagt und du übermorgen in der Zeitung liegst und 3 Tage später im Fernsehen siehst oder egal, Handy, Social Media, was dir angeflogen kommt, weißt du, das ist alles nicht das, was uns lebt, sondern uns lebt der Geist, der in uns eingezogen ist, ja, weißt du, durch den wir eins sind mit ihm, ja, also der Heilige Geist lebt in uns, weißt du, und er will sich Ausdruck verleihen. Er will sich Ausdruck verleihen, ja. Und das, was du bekommen hast, das gibst du weiter. Das gibst du weiter und du lässt es raus. Egal, wo du hingehst, du lässt es raus, ja. Lässt die Freude raus, lässt die Liebe raus, lässt den Frieden raus, weißt du. Du bist großzügig. Sagst du, wer will noch ein bisschen Freude? Ich habe noch ein bisschen Freude zu verteilen. Oder wer braucht noch Liebe? Ja, wer braucht noch Liebe bei deinen Arbeitskollegen, in deiner Familie? Wer braucht noch Liebe? Weißt du, dann drückst du jemand oder was auch immer. Lass dich leiten, lass dich führen, aber sei großzügig. Sei großzügig mit deinem Leben, ja. Und gib's weiter, egal wo du gehst, egal wo du stehst. Amen. Amen. Ja, ich habe jetzt auch ein Bild gesehen. Ich hab Obelix gesehen. Und dass ich gesegnet bin, ich bin bei der neuen Geburt so klein ins Fässchen eingefallen. Und dass ich so in dem Bewusstsein lebe, so in dem Freudefässchen. Aber ihr seid's auch. Wir haben die Freude in uns. Die ist immer da. Die geht nicht flöten. Nee, die ist immer da. Ja, und manchmal haben wir vielleicht ein bisschen Bedrängnis. Aber ich habe jetzt so gemerkt, es ist ganz leicht, da durchzugehen. Wir haben nämlich auch Danksagung. Dass wir wirklich Danke sagen, zum Beispiel für die Freude. Danke für die Freude. Und schon ist sie da. das bahnt einen Weg einfach, Danksagung. Und dass wir das einfach machen, dass wir Danke sagen auch für das neue Leben. Ja, wir haben ja das neue Leben, wenn du mal wieder im Alter rumhängst oder so, wieder auf dich schaust oder sonst irgendwas. Dank doch einfach für das neue Leben und dann kommt es auch wieder hervor, das neue Leben. Dann kommt auch ein neues Bewusstsein hervor, genau. Danksagung ist also wirklich... ja, Dankenschütz vor Wanken heißt es ja auch, gell? Dass wir da einfach auch nicht hin und her, sondern wieder in unsere Spur reinkommen, wieder vorwärts gehen. Gott möchte, dass wir vorwärts gehen, weitergehen, da geht's immer weiter. Gott hat so viel für uns und ja, und so viel Freude hat er auch für uns. So viel Liebe. Ja, die Liebe Gottes ist auch ausgegossen in unserem Herzen. Also wirklich diese Fülle, die wir haben, dass wir das wirklich rauslassen, wie es Tobi gesagt hat, großzügig, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir alles haben und dass wir es rauslassen. Und ich habe jetzt auch so... ganz seit Wochen glaube ich immer über Freundlichkeit Freundlichkeit meditiert. Wir haben auch Freundlichkeit und das ist echt auch eine starke Frucht, diese Freundlichkeit, dass wir freundlich sind, egal was uns begegnet, egal was für Menschen uns begegnen, wir sind freundlich, ja, genau, gell? Haben wir doch alle nötig. einfach Freundlichkeit, dass wir uns wirklich entscheiden für Freundlichkeit, dass, ja, weil das andere gehört nicht mehr zu uns, gell? Wir sind einfach, ja, freundlich. Wir sind sehr freundlich. Und ja, einmal hat Gott dann auch zu mir gesagt, ja, diese Freundlichkeit sollte auch echt sein. Also nicht so freundlich so und dann innerlich dann irgendwas denken, ne? Sondern da geht's eben echt wirklich weiter, diese echte Freundlichkeit, dass egal wie einer einen begegnet, wir wissen ja, von wem der Mensch missbraucht wird. Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Wir wissen es ja und wir können zu Menschen immer freundlich sein, weil Gott liebt sie, sind Geschöpfe Gottes. Genau, dass wir das wirklich immer freundlich sind. Genau, egal. Ja, das ist aber auch, ich habe das jetzt so gemerkt, egal was einem begegnet, wir stehen drüber, da in uns ist einfach stärker. Das ist so. Wir stehen da drüber, gell? Wir lassen uns von so von dem Kleinen da in der Welt einfach nicht mehr da draus bringen, gell? Wir bleiben da, wo wir sind, nämlich voll mit der Freude, mit der Freundlichkeit, mit der Liebe. Und damit fahren wir recht gut. Ja, kann man so sagen, das ist eine gute Spritfüllung. Genau, also sei mit dem richtigen Sprit gefüllt, gell? Mit dem richtigen Öl, gell? Geölt. Und dann läuft die Sache, gell? Amen! Jetzt noch! Also es soll ja Leute geben, die das noch nicht so ganz ergreifen können. Und jetzt stellt euch dann vor, die bewegen sich halt nicht immer schön Auto, sondern vielleicht auf so einem Mofa fahren sie, zu dem reicht es vielleicht gerade. Und die sind dann so im Kreisverkehr, stellt euch das vor, im Kreisverkehr und sie finden vielleicht die Ausfahrt nicht. Die finden die Ausfahrt nicht, immer im Kreisverkehr rum, kriegen vielleicht sogar Beifall von anderen, die das toll finden, immer im Kreisraum. Und die gute Nachricht, die gute Botschaft, die ist klar, dass wir doch irgendwann die Ausfahrt finden. Und dann sind wir plötzlich, und dann stellen wir auch dieses Mofa ab, das mit, ich weiß nicht, glaube 25 fährt es, oder 45, wie auch immer. Wir stellen das Mofa ab und wir haben dann ein tolles Auto zur Verfügung und mit dem geht's dann richtig los, mit dem ganzen vollen Tank, und da können wir loslegen. Und ich habe das Wort dazu, der Herr stellt unsere Füße auf einen weiten Raum. Und wenn man sich so das anhört, ja, ganz toll, weiter Raum. Aber dieser weite Raum, der soll ja auch eingenommen werden. Das ist ja nicht so, dass wir, so wie damals die Israeliten, die sollten ja auch den Raum einnehmen, den weiten Raum. Und es hat erstmal nicht so ganz geklappt. Das ging dann halt auch wieder so im Kreis rum. Und sie haben die Ausfahrt nicht gefunden. Sie haben die Ausfahrt nicht gefunden. Und und irgendwann war der Sprit aus oder was auch immer. Und irgendwann, glaube ich, das waren ja, man kann sagen, diese 40 Jahre waren das, 40 Jahre im Kreis rum. Und ich glaube, bei uns dauert es nicht 40 Jahre. Ich hoffe, ich beneide immer diejenigen, die schon viel früher die Ausfahrt gefunden haben und nicht 40 Jahre im Kreis rum. Und also der weite Raum, der will eingenommen sein. Und der Herr gibt uns da auch eine Richtung vor, weil es ist so, dass wir gar nicht selber eigentlich fahren müssen, weil wir können einsteigen in den komfortabelsten Zug, also sagen wir mal Gospel Train könnte man es nennen, und das ist die Gemeinde, da steigen wir ein und da gibt es eine bestimmte Richtung, und die Richtung, auf die es zugeht, wie es weitergeht, wir haben es gerade vorher schon gehört, was jetzt auf so uns zukommt. Es gibt ja verschiedene Stationen in der Zeit, in der wir das Land einnehmen. Und was jetzt kommt, die Stationen, die jetzt kommen, sind auch klar, schon klar definiert. Wir haben unsere Pfingstkonferenz und 10 Tage davor beginnen wir schon mal uns zu freuen auf diese Station, die dann kommt. Und da geht es immer weiter. Und in dem Zug, da geht dann die Party los. Da geht es immer, lustiger wird es in dem Zug. Also das kann man sich so richtig gut vorstellen. Es wird immer Nachschub geliefert. Vom Bordrestaurant wird Nachschub geliefert. Und wir haben da wirklich das schenkt uns einfach Gott, wenn wir dort einsteigen. Also ich denke, die meisten sind ja aus dem Kreisverkehr haben die Ausfahrt gefunden. Und es gibt verschiedene Ausfahrten, das ist ja auch nochmal sowas. Aber nur eine Ausfahrt, da steht Jesus dran. Und diese eine Ausfahrt, die ist die einzig richtige. Und dort ist alles bereit. Und dort kommen wir auch in diese Station rein, wo das losgeht. Und dann gibt es dann noch unterschiedliche, der Zug verändert sich auch mit der Zeit. Es gibt dann diese ganz langsamen Bummelzüge und wir sind in einen neuen Zug eingestiegen. Es gibt ja auch solche, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Magnetschwebezüge, die können über 300-500 Kilometer pro Stunde fahren, und in den Zug, in den wir einsteigen, der fährt noch schneller. Es gibt da immer noch mehr Möglichkeiten. Das rennt dann vor uns, wir merken das gar nicht richtig, es geht immer, immer auf das Ziel zu, immer weiter auf das Ziel. Und da lade ich euch ein, euch das richtig vorzustellen, weil diese Freude, die entsteht durch diese ganze Dynamik, wenn wir sehen, wie das vor sich geht, wie die Zeit vergeht, wie wir immer dem Ziel näher kommen, es ist fantastisch, einfach fantastisch. Und wie gesagt, diese Versorgung an Bord, die ist grandios. Also nicht zu vergleichen mit dem, der mit einem Mofa immer in dem Kreisverkehr rumfahrt. Also sind wir dankbar, dass wir die Ausfahrt gefunden haben, dass wir die richtige Station gefunden haben, dass wir auf dem richtigen Gleis sind, auf dem richtigen Zug sitzen. Amen. das greife ich jetzt mal auf mit dem Zug. Ich bin ja ewig und 3 Tage nicht mehr Zug gefahren. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Aber da, als Dieter gerade gesprochen hat, da kam mir gerade so Magnetfeldzug. Und ich habe mich gerade in dem Moment erinnert an früher. Lang, lang ist her. Marion im Zug. Tadam, tadam, tadam, tadam, tadam. Jede einzelne Naht der Schienen ging es immer. Jedes Mal ruckst du drüber. Und wenn du dann mal ein bisschen müde warst, hast deinen Kopf an die Wand gelehnt, dann ging es immer. Also, da war nicht viel mit zur Ruhe kommen oder mit schlafen. Und dann gab's mit der Zeit tatsächlich Züge, also ich spreche jetzt noch auch von Dampflokbahnen. Ich fand das auch immer cool, wenn ich so als Kind meinen Kopf rausgehängt habe und ich war dann schwarz. Meine Mutter fand's nicht so gut, aber ich fand's immer irgendwie gut, wenn ich so gemacht hatte und das war alles dann schwarz. Aber dann später wurden die Züge halt auch ein bisschen ruhiger. Und dann, ich bin mal mit so einer Bahn gefahren. Da merkst du gar nichts mehr. Du schwebst einfach nur drüber. Es ist, als ob keine Schienen drunter sind, als ob gar nichts drunter ist, was sich irgendwie hindert. Du schwebst einfach drüber. Und dann hatte ich als Tobi gesprochen hat, noch ein anderes Bild. Es hat mich erinnert, vor vielleicht 50 Jahren sowas, bin ich mal nach Paris gefahren. Das heißt, ich wollte in die Bretagne und wollte einen Abstecher nach Paris machen. Und war, ich glaube, La Fontaine hieß der Ort, ich weiß aber nicht mehr genau, außerhalb von Paris. Und da gab es einen riesen Kreisverkehr, einen riesen Kreisverkehr. Ich glaube, es waren 8 Straßen oder so, die davon abgingen. Und es war ein bisschen südlich von Paris. Und ich fuhr und ich fuhr und ich fuhr in dem Kreisverkehr. Und ich wollte eigentlich irgendein Schild sehen Richtung Bretagne. Ich sah immer nur Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Und ich weiß nicht, wie oft ich rumgefahren bin. Aber ich sah immer nur Paris. Und dann dachte ich plötzlich, okay, mal gucken, wie es andersrum ist. Dann fuhr ich andersrum, abgedreht, fuhr andersrum und irgendwann kam tatsächlich ein Schild in die Bretagne. Und dann war ich aus der Misere raus. Weißt du, und da kam mir gerade so, manchmal ist das in unserem Leben so. Wir fahren im Kreisverkehr und drehen uns und drehen uns und drehen uns und drehen uns und steigen in den Zug ein und achten gar nicht drauf, was es für ein Zug ist. Und dann geht's so, dumm, dumm, dumm. Oder wenn wir schlafen wollen, dumm, dumm, jedes Mal so. Aber weißt du, das ist auch nicht schlimm. Wenn es am Anfang noch so ist, dann geht's eben noch so, dann ist es eben noch unruhig, dann ruckelt's eben noch in der Bahn. Wenn du auch sitzt, dann ruckelt's eben noch in deinem Leben. Dann stößt du dich eben noch mal an Dingen und dann stößt du dich da noch mal an Dingen. Aber die Entwicklung geht ja weiter. Es geht ja zu dieser Schwebebahn, die nur noch so drüber schwebt. Und die Entwicklung ist in uns. Weißt du, und wenn du immer in diesem Kreisverkehr fährst und fährst die gleiche Strecke ein paar Mal, dann musst du auch gar nicht mehr drehen und gucken, wo gibt's denn hier ein anderes Schild außer Paris? Weil dann weißt du, auch die 6. Ausfahrt ist es, da fahre ich raus. Du wächst ja innerlich. Du wächst ja. Ich habe heute den ganzen Tag habe ich einen Text im Kopf, der ist Jeremia 31,3 in der alten Luther-Übersetzung, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich fand den Text so herrlich. Ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal gelesen habe, aber das war noch zu den Zeiten, wo ich meinen Kopf immer angeschlagen habe. Aber weißt du, es ist so real. Der Text war damals aktuell, der war aktuell, als er geschrieben wurde vor 2000 Jahren. Und er ist heute noch aktuell. Gott hat uns immer geliebt, immer. Er hat uns seinen Sohn geschickt, der ist der König. Wir sind Königskinder. Wir sind wie Jesus hier in dieser Welt. Genau, Applaus. Wir sind Königskinder für jeden von uns. Jawohl. Weil dazu hat Gott uns gemacht. Und wenn es am Anfang im Leben, wenn man neu bekehrt ist oder auf dem Weg ist oder auch mal irgendwann zwischendurch, dann denkt man, oh, ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt nicht mehr in meinem Leben oder so. Ja, dann kannst du natürlich ha, ha, ha, hi, hi, hi, ho, ho, ho machen. Aber du kannst auch sagen, ha, ha, ha, Halleluja. Das kam mir nämlich auch gerade. Was hat Bruder Jün gesagt? Und der war ja nun wirklich, das Umfeld war ja nicht gerade lustig. Er konnte eigentlich da nicht lachen. Er durfte auch nicht laut beten. Was hat er gesagt? Ha, ha, ha, Halleluja. Das hat er gesagt. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, auch überall für die Menschen zu beten. Ohne dass zum Beispiel in der Bahn, wenn es nicht mehr so ruckelt, dann kannst du ja auch immer noch für die Leute beten. Du musst ja nicht mal hingehen, denen die Hand auflegen, wenn sie es nicht merken sollen. Du kannst ja einfach beten. Du kannst ja einfach sprechen innerlich. Du kannst ja einfach weitergeben. Es ist ja eine Geistsache. Es ist ja im Geist. Ja, klar, Hand auflegen ist gut, steht ja auch in der Bibel. Aber wenn du die Möglichkeit dazu gerade nicht hast, du bist Geist und du gibst es einfach weiter. Und du sprichst den Frieden und die Ruhe und den Segen und was auch immer, die Heilung in die Menschen rein. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist wirklich ganz einfach. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen oder wenn wir einfach im Moment denken, irgendwie knackst es in meinem Leben total, ja, dann ändern wir mal die Richtung. Dann fragen wir mal, Vater, was ist eigentlich los? Irgendwie geht's mir gerade nicht so gut. Irgendwie bin ich nicht so gut drauf. Zeig mir mal, was los ist. Weißt du, dein Geist und sein Geist, wir sind ja eins, wir sind ja verbunden. Und er zeigt's dir. Und wenn er dann sagt, Mensch, fahr doch nicht immer die achte Ausfahrt raus, nimm doch mal die vierte, dann nimmst du eben die vierte Ausfahrt und dann bist du auf dem richtigen Weg. Der Heilige Geist zeigt es uns doch. Wir müssen ihn nur fragen. Er will ja auch gefragt werden. Er will es uns ja sagen. Er will uns ja den richtigen Weg zeigen. Er hat uns ja je und je geliebt. Er hat uns immer geliebt. Und er hat uns nicht vor 2000 Jahren fallen lassen, als Jesus dann gekommen ist. Da hat Gott nicht gesagt, okay, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt habe ich euch lange genug geliebt. Jetzt seht mal zu, wie ihr mit meinem Sohn weiterkommt. Wir haben ihn und wir haben den Sohn in uns. Und wir haben den Heiligen Geist in uns. Drei allmächtige Kräfte wirken in uns. Da kann jedes E10-Benzin, ja, ganz vergessen. Weil die Energie, die in uns wirkt, das ist die mächtigste und stärkste, die es überhaupt gibt. Und er lässt uns nicht fallen, der lässt uns nicht im Stich. Überhaupt gar nichts. Wir müssen nur halt, ja, Kolosser 3, Vers 1 und 2, sage ich ja immer wieder, liebe ich auch immer wieder, richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Wenn ich natürlich immer so gehe, kann ich nicht sehen, was da oben ist. Und dann regnet es mir eben auf dem Kopf. Vielleicht noch nicht mal der Spätregen, aber dann regnet es eben die ganze Zeit. Aber weißt du, wenn wir unsere Gedanken nach oben richten sollen, dann gehen wir nicht mehr so, dann gehen wir so. Und dann schweben wir in dieser Schwebebahn, in dieser wirklich stufenlosen, ruckellosen Bahn. Weil mit Jesus ist nichts unmöglich. Und wie gesagt, wenn dann mal eine Schwierigkeit kommt, dann sagen wir, ha, ha, ha, Halleluja. Und dann geht's wieder weiter. Amen. Ja, für uns geht es immer weiter. Weißt du, wir bleiben nicht stehen und wir fahren auch nicht im Kreisverkehr. Aber ist das genial, was Gott einfach für Beispiele uns bringt durch die verschiedenen Prediger, dass wir erkennen, ne, dass wir nicht im Kreisverkehr fahren müssen. Dass wir einen Tank haben können, der immer voll gefüllt ist. Und weißt du, warum er uns die Freude gibt? Die Freude entspannt und macht locker. Weil wenn wir lachen, dann können wir nicht so... Dann können wir nicht so verbissen und bierernst sein, sondern die Freude, die lockert. Weißt du, da ist der ganze Körper in Bewegung, wenn du lachst. Und dann entspannt sich's. Und es ist doch gut, gerade wenn man mal irgendwelche Gedanken uns angreifen möchten, wenn der Kreisverkehr uns lockt. Weißt du, dann ist es gut zu lachen. Weil was der Feind überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn wir lachen, wenn wir Freude haben. Der möchte gern, dass wir so richtig beladen und bierernst durch die Gegend laufen. Aber Gott sagt, ich habe meine Kinder die Freude gegeben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freude, da ist Freiheit, da ist Freude. Weißt du, Jesus war mit Freudenöl gesalbt. Und wir sind so, wie er ist in dieser Welt. Und uns gehört diese Freude. Und der Feind versucht uns, Freude zu rauben. Und wir lassen uns nicht unsere Freude rauben. Weißt du, du bist Erbe Gottes. Du hast geerbt. Du hast alles geerbt, was Jesus für dich vollbracht hat. Du bist erlöst. Und du darfst in diesem erlösten Leben leben. Und dazu gehört auch die Freude. Weißt du, und als seine Kinder sind wir auch Miterben in seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Da steht's schwarz auf weiß. Im Römerbrief ist es. Das ist 8, Römerbrief 8, 17. Wir sind Miterben Jesu Christi und wir dürfen seine Freude haben, an seiner Freude teilhaben und uns freuen. Warum? Weil er uns erlöst hat und weil er alles vollbracht hat. Weißt du, alles hat er vollbracht für dich. Alles. Und dann sagt er uns noch in Matthäus 5, 3, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Also du bist Miterbe Christi, ja, und gleichzeitig ist es auch gut, wenn du erkennst, dass du Gott brauchst. Weil wenn wir nur so durch die Gegend laufen, ich bin Miterbe Christi. Ne? Dass du es weißt, Elke, ich bin Miterbe Christi. Und Sarah, gell? Ich bin Miterbe Christi. Weißt du, wenn wir nur einfach das nur so als eingebildete Söhne und Töchter sagen, bringt uns das nichts. Aber es bringt uns was zu erkennen, dass wir an seinem Reichtum teilhaben dürfen, wenn wir erkennen, wie sehr wir Gott brauchen. Wie sehr wir unseren Herrn brauchen. Wie sehr wir von ihm abhängig sind. Weißt du, und das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Da löst sich vieles. Vieles in deinem Leben, wenn du erkennst, dass du abhängig bist von Gott. Und dass du es anerkennst. Weißt du, da kommt Friede, merkst du es? Abhängig zu sein von Gott ist sowas Gutes. Oh, nimm mal einen Schluck Himmelsluft. Oh, nimm einen Schluck Himmelsluft. Oh. weißt du, glückselig sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Weißt du, es ist unser Glück. Unser Glück, es macht uns glücklich, wenn wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Es macht uns glücklich. Oh, glücklich, weißt du, er will, dass du glücklich bist. Er will, dass du glücklich bist. Glücklich in ihm, glücklich durch ihn. Oh, Gott will, dass du glücklich bist. Oh. Weißt du, er sagt, erkenne mich, erkenne mich, erkenne mich immer tiefer. In mir ist alles, was du brauchst. Oh. Weißt, er ist alles, was wir brauchen. Er hat uns alles geschenkt. Jesus hat alles vollbracht. Und wir ehren ihn und preisen und loben ihn, wenn wir immer tiefer erkennen, dass wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn wie die Luft zum Atmen. Weißt du, wir können nicht atmen ohne ihn. Wir brauchen ihn. Er ist unser Atem. Er ist unser Leben. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und wir dürfen sein Leben leben. Und wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn in unserem Alltag. Wir brauchen ihn, wenn es uns gut geht. Wir brauchen ihn, wenn es uns auch mal nicht so gut geht. Und weißt du, was mit dieser Abhängigkeit von ihm einhergeht? Freiheit. Freiheit. Weißt du, wenn du das mal verstoffwechselt hast, dass Abhängigkeit von Gott Freiheit bedeutet. Wow, weißt du, was dann kommt? Freude. Freude. Weißt du, das ist so entgegen der Welt. Abhängigkeit, also vom Verstand her will doch keiner abhängig sein. Jeder möchte doch selber was machen, was schaffen, selber groß sein, ja, selber stark sein. Aber das ist so anstrengend. Weißt du, ich habe es in meinem Leben oft genug erlebt, ja. Es ist einfach anstrengend. Es ist ein Kampf. Und dann habe ich erkannt, wow, es ist einfach gut, wenn ich von Gott abhängig bin, wenn ich loslasse von meinem, ich kann's doch. Ich schaff's doch. Ich bin doch auch wer. Ich bin doch auch stark. Wenn ich einfach loslass von dem ganzen eigenen Bemühen und eigenen Kämpfen. Und erst vor ein paar Tagen habe ich gesagt, Herr, ich will mich jetzt überhaupt nicht mehr sorgen. Weißt du, weil so Sorgengedanken, die kommen immer mal wieder so ganz unverhofft. Bring, bring. Und wenn du nicht aufpasst, bist du schon im Kreisverkehr, dieses Gedankenkarussell, wo sich dann immer ums Gleiche dreht. Und wir, weißt du, es ist gut, wenn wir uns entscheiden. Ja, wenn wir uns scheiden von dem, was nicht zu uns gehört und uns entscheiden für das, was Jesus für uns vollbracht hat. Wenn wir uns für seine Erlösung entscheiden. Und wir können schon auch was dazu tun. Kannst ja auch sagen, ja, jetzt bin ich Christ, ich bin von neuem geboren. So, jetzt stehe ich hier und warte, bis mir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ah. Und dann stehst du da und stehst da und stehst da und wartest und wunderst dich, warum nichts passiert. Weißt du, das Reich Gottes, ich sag immer wieder, ist aktiv. Das ist nicht passiv. Und deine Mitarbeit sozusagen ist gefragt. Du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst dich entscheiden, ich sorge mich jetzt nicht mehr. Ich will mir keine Sorgen machen, weil mein Gott hat gesagt, alle eure Sorge werft auf mich, ich sorge für euch. Und das Wort ist wahr. Das Wort ist wahr. Jesus ist das Wort. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann kann ich ihm glauben und vertrauen. Er und das Wort sind eins. Also entscheide ich mich in dem Moment, Jesus noch tiefer zu vertrauen. Ich entscheide mich, ich sorge mich ab heute nicht mehr. Ich werfe alle meine Sorgen auf Gott. Magst du mir das mal nachsprechen? Ich entscheide mich heute. Ich sorge mich ab heute nicht mehr. Ich werfe alle meine Sorgen auf Gott. So, und jetzt wirf mal deine Sorge auf Gott. Wirf sie weg. Wirf sie weg. Weißt du, diese Rucksäckchen und diese Steine, wo dahinter drin sind, die gehören gar nicht mehr zu dir. Oh, du sollst leicht sein, leicht, leicht und frei. Leicht und frei in der Gegenwart Gottes. Und was ist, wenn wir uns nicht mehr sorgen? Wir sind frei. Und damit erkennen wir auch an, ich brauche dich. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich verzweifelt. Ich will mich nicht mehr sorgen. Ich brauche dich einfach verzweifelt. Ich will, dass du für mich sorgst. Er hat ja gesagt, er sorgt für uns. Philipper 4,19. Mein Gott aber wird alle unsere Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Meine Güte, da wird er sich doch auch um deine Sorgen kümmern können. Da müssen wir doch nicht die Sorgen krampfhaft festhalten und diesen Kreisverkehr im Kopf zulassen, dass wir denken und denken und denken und die ganze Freude zugedeckt wird. Weißt du, wir sind Freudenbomben. Wir stürmen die Hölle mit unserer Freude. Wir lachen den Feind in die Flucht. Weißt du, wir lachen den Feind in die Flucht. Weißt du, die Früchte des Geistes, Liebe, Freude. Freude steht an zweiter Stelle. Und es hat seinen Grund. Das hat ein Gewicht. Freude hat ein Gewicht. Und Liebe und Freude sind Partner. Die gehen miteinander. Wir freuen uns nicht, weil wir schadenfroh sind und weil ein anderer hingefallen ist und sich verletzt hat. No. Das ist diese verfälschte Freude, ja. Das ist vom Feind. Sondern wir freuen uns einfach aneinander. Wir freuen uns, dass wir zusammen heute Abend hier sein dürfen. Dass wir zusammen in der Glory Life Family sind, dass wir uns kennen. Sag mal zu deinem Nachbar, ich freue mich an dir. Weißt du, wir freuen uns einander. Wir freuen uns über dieses Geschenk, dass wir einander haben, dass wir einander kennen dürfen. Und wir freuen uns einander, dass jeder von uns anders ist. Wir sind ja keine Marionette, sondern jeder ist anders. Jeder ist individuell von Gott gemacht. Und die Liebe, die Einheit im Geist, die verbindet uns. Weißt du, die verbindet uns. Diese Einheit im Geist, die verbindet uns. Und wir freuen uns gemeinsam an unserem Herrn. Wir freuen uns gemeinsam aneinander. Ist das nicht schön? Bei uns gibt's nicht dieses Gemotze oder dieses hintenrum Getuschel. Psch, psch, psch, weißt du, hast du gesehen? Und die, was die heute wieder anhat. Und die, was die gesagt hat. Und der, wie der heute aussieht. Weißt du, das gehört nicht zu uns. Das gehört nicht zu uns. Bei uns herrscht Einheit. Einheit durch den Geist Gottes. Und wir freuen uns einander. Wir heben einander hoch. Wir loben uns. Wir sehen das Gute in uns. Wir sehen Christus im anderen. Und dann brauchen wir auch, weißt du, wenn es so ist, dann brauchen wir nicht mehr über andere zu schimpfen. Weil wir sind a family. Glory Life Family. Und Glory Life heißt Herrlichkeitsleben. Wir leben in der Gegenwart Gottes, als Familie Gottes zusammen. Ist das nicht schön? Wir dürfen feiern, wir dürfen tanzen, wir dürfen springen, wir dürfen fröhlich sein und wir dürfen sorgenfrei leben. Weißt du, sorgenfrei leben, was für ein Geschenk. Und heute Abend hast du dich entschieden, dir keine Sorgen mehr zu machen. Also, und was machst du dann, wenn da wieder jemand anklopft und so ein kleiner Kreisverkehr sich auftut? Was machst du dann? Genau, Marina hat's richtig. Du stellst ein Stoppschild auf. Du stellst ein Stoppschild auf und du sagst, ich habe mich gestern zum Beispiel, wenn es morgen ist, entschieden, mir keine Sorgen mehr zu machen. Mein Gott aber, weißt du, da dürfen wir aber sagen, mein Gott aber wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Weißt du, dieses Wort, das ist unsere Waffe und die schwingen wir. Und deswegen ist es auch gar nicht schlecht, wenn wir ein paar Bibelstellen auswendig kennen. Also diese Bibelstelle ist mein absoluter Liebling, weil die kann man so richtig schön gegen ziemlich viele Sachen, ich würde sagen, gegen alles schwingen. Mein Gott aber, weißt du, wenn der Kreisverkehr kommen will, mein Gott aber, weißt du, aber, und dann kommt die Keule, wusch, dann kommt die Keule. Dann kommt dieses zweischneidige Schwert. Oh. Und dann kommt die Freude. Und weißt du, was passiert? Wenn die Freude kommt, muss der Feind fliehen. Genau. Und super ist es mit dem Ha-Ha-Ha, Halleluja. Weil dann kannst du nämlich singen, Halleluja, God is great. Halleluja, my God is great. Halleluja, my God is great. Oh, Halleluja, my God is great. Woo-hoo-hoo. Was mir gerade einfällt, weißt du, das ist doch total einfach. Also, noch kurz zum Schluss zusammengefasst. Entscheidung treffen. Bei der Entscheidung bleiben, also draufstehen, sagen, ich habe mich entschieden, mich nicht zu sorgen. Sorgen, wenn sie kommen möchten, wegwerfen. Und dann, haha, Halleluja, God is great. Halleluja, my God is great. Halleluja, God is great. Oh, Halleluja, God is great.